Kapitel 11. Nach der Szene auf der Fertilisationsstation riss sich Londons Kastenelite förmlich darum, das ergötzliche Wesen zu erleben, das sich vor dem Direktor Citybrüter und Konditionierung oder vielmehr dem Ex-DCK, denn der arme Mann war gleich im Anschluss zurückgetreten und hatte nie wieder einen Fuß ins Center gesetzt, hingekniet und ihn, der Witz war fast zu gut, um wahr zu sein, mein Vater genannt hatte. Linda dagegen kam gar nicht gut an. Niemand verspürte die geringste Lust, Linda zu erleben. Sich als Mutter zu bezeichnen. Das war nicht mehr witzig, das war schlicht obszön. Zumal sie keine echte Wilde, sondern ganz normal auf Flasche gezogen, dekantiert und konditioniert worden war und daher eigentlich nicht antiquiert denken durfte. Und dann war da noch der bei weitem vorherrschende Grund, die arme Linda nicht erleben zu wollen, ihr Erscheinungsbild. Fett, verblüht, mit schlechten Zähnen, unregelmäßigem Teint und dann die Figur fort. Der Anblick war geradezu übelkeiterregend, ja wirklich übelkeiterregend. Die besten Kastenkreise waren fest entschlossen, Linda nicht zu erleben. Und Linda spürte ihrerseits keinerlei Verlangen, sie zu erleben. Die Rückkehr in die Zivilisation wurde für sie zu einer Rückkehr zu Soma, zur Möglichkeit, im Bett zu bleiben und Urlaub um Urlaub zu nehmen, ohne je mit Kopfschmerzen oder Brechreiz wieder zu sich kommen zu müssen, ohne sich je so zu fühlen, wie man sich nach Peyote unweigerlich fühlte, als hätte man etwas so beschämend Unsoziales getan, dass man der Welt nicht mehr mit erhobenem Haupt begegnen konnte. Soma spielte einem keine solch üblen Streiche. Der Urlaub, den Soma ermöglichte, war perfekt. Und wenn der Morgen danach sich als unerfreulich erwies, dann nicht etwa deshalb, weil das in der Natur der Sache lag, sondern einfach im Vergleich zu den Freuden des Urlaubs. Das Gegenmittel bestand also darin, den Urlaub zu verlängern. Gierig verlangte Linda nach immer höheren, immer häufigeren Dosen. Dr. Shaw äußerte zunächst Bedenken, doch dann ließ er ihr ihren Willen. Sie nahm bis zu 20 Gramm am Tag. Was sie innerhalb von ein, zwei Monaten umbringen dürfte, vertraute der Dr. Bernard an. Dann nämlich, wenn ihr Atemzentrum gelähmt ist. Kein Atem mehr. Ende. Und das ist nur gut so. Könnten wir verjüngen, sähe die Sache anders aus, aber das können wir nicht. Zu jedermanns Überraschung, denn immerhin war Linda auf Soma-Urlaub niemandem im Weg, erhob John Einwände. »Aber verkürzen Sie nicht Ihr Leben, wenn Sie ihr so viel geben?« »Auf der einen Seite schon«, räumte Dr. Shaw ein. »Auf der anderen verlängern wir es.« Der junge Mann stutzte, er verstand nicht. »Soma raubt einem zwar hier ein paar Jahre Zeit«, erklärte der Doktor, »aber denken Sie an die enorme, unermessliche Dauer, die es Ihnen dort außerhalb der Zeit gestattet.« Jeder Soma-Urlaub ist ein Stück dessen, was unsere Vorfahren die Ewigkeit nannten. John ging ein Licht auf. »In unserem Mund und Blick war Ewigkeit«, murmelte er. »Bitte?« »Ach, nichts.« »Natürlich darf man den Leuten«, fuhr Dr. Shaw fort, »nicht erlauben, sich in die Ewigkeit zu verabschieden, wenn sie wichtige Arbeit zu leisten haben. Aber da das bei ihr ja nicht der Fall ist...« »Trotzdem«, beharrte John, »ich finde es nicht richtig.« Der Doktor zuckte mit den Schultern. »Nun, wenn Sie Ihre hysterischen Anfälle partout vorziehen.« Am Ende musste John nachgeben. Linda kriegte ihr Soma. Fortan blieb sie in ihrem kleinen Zimmer im 37. Stock desselben Apartmentblocks, in dem auch Burnett wohnte, blieb bei dauerlaufendem Radio, Tele und träufelndem Patchouli-Hahn im Bett. Die Soma-Tabletten stets in Reichweite, blieb dort und war doch nicht anwesend, sondern dauerabsent, unendlich weit weg, auf Urlaub. Auf Urlaub in einer anderen Welt, wo die Musik aus dem Radio einem Labyrinth klingender Farben glich, einem gleitenden, pulsierenden Labyrinth, das, und zwar auf himmlisch unausweichlich gewundenen Wegen, zu einem hellen Kern absoluter Gewissheit führte, wo die tanzenden Bilder aus der Telebox Darsteller in einem unbeschreiblich köstlichen Fühlmusical waren, wo das tröpfelnde Patchouli mehr als nur ein Duft war, Die Sonne, 1 Million Saxophone, 6 mit Poupée und viel mehr, unvergleichlich viel mehr und ewig während. Nein, verjüngen können wir nicht. Aber ich bin sehr froh, um die Gelegenheit, einen Fall von Senilität beim Menschen beobachten zu dürfen, hatte Dr. Shaw abschließend bemerkt. Vielen Dank, dass Sie mich konsultiert haben. Er schüttelte Bernard beflissen die Hand. Hinter John also waren alle her. Und da John nur über seinen akkreditierten Vormund Bernard zu haben war, genoss dieser zum ersten Mal in seinem Leben nicht nur eine ganz normale, sondern als entscheidend einflussreiche Person sogar eine außerordentliche Wertschätzung. Keine Rede mehr von Alkohol in seinem Blutsurrogat, kein Spott über seine persönliche Erscheinung. Henry Foster überschlug sich vor Freundlichkeit. Benito Hoover hatte ihm 6 Päckchen Sexhormon-Kaugummi verehrt. Der stellvertretende Prädestinator buhlte um eine Einladung zu einer von Bernards Soireen. Und was die Frauen anging, so musste Bernard nur die Möglichkeit einer Einladung in Aussicht stellen, und er konnte nehmen, wen immer er wollte. »Bernard hat mich eingeladen, am nächsten Mittwoch den Wilden kennenzulernen«, jubelte Fanny. »Das freut mich«, sagte Lenina. »Und jetzt gibst du ja wohl zu, dass du dich in Bernard getäuscht hast. Findest du ihn nicht auch ganz süß?« Fanny nickte. »Ich muss gestehen«, sagte sie, »dass ich angenehm überrascht war.« Der Füllstationschef, der Chefprädestinator, 3 stellvertretende Generalfertilisationsassistenten, der Phylorama-Dozent der Hochschule für Emotionales Engineering, der Prior der Westminster-Kollektivsängerei, der Bukanowski-Fizierungssupervisor, Bernards Honoratorenliste wurde lang und länger. »Und 6 Mädchen hatte ich letzte Woche«, vertraute er Helmholtz Watson an, »Montag eine, Dienstag 2, Freitag wieder 2, Samstag 1. Und wenn ich Zeit oder Lust gehabt hätte, wären da bestimmt noch 12 andere gewesen, die sich drum gerissen hätten.« Helmholtz schwieg zu diesem Geprahle, so niedergeschlagen missbilligend, dass es Bernard kränkte. »Du bist nur neidisch«, sagte er. Helmholtz schüttelte den Kopf. »Ich bin nur traurig«, entgegnete er. Bernard verzog sich beleidigt. Nie wieder, schwor er sich, würde er mit Helmholtz auch nur ein einziges Wort wechseln. Tage vergingen. Der Erfolg stieg Bernard prickelnd zu Kopf und versöhnte ihn in der Folge, wie es jedes ordentliche Rauschmittel sollte, mit einer Welt, die er bislang als wenig zufriedenstellend empfunden hatte. Insoweit sie ihn als wichtig anerkannte, war an der Ordnung der Dinge nichts auszusetzen. Doch wie versöhnt auch immer durch seinen Erfolg, auf das Vorrecht, diese Ordnung zu kritisieren, mochte er dennoch nicht verzichten. Denn Kritik steigerte noch sein Gefühl, wichtig zu sein, machte ihn größer. Außerdem fand er, dass es wahrhaftig Grund zu Kritik gab. Obwohl es ihm ebenso wahrhaftig gefiel, ein solcher Publikumserfolg zu sein und so viele Mädchen nehmen zu können, wie er wollte. Allen gegenüber, die ihn jetzt um des wilden Willen hofierten, befleißigte sich Bernard seiner unorthodoxen Krittelei. Man hörte ihm höflich zu. Doch hinter seinem Rücken schüttelten die Leute den Kopf. »Mit dem Jungen wird es noch ein böses Ende nehmen«, prophezeiten sie umso zuversichtlicher, als sie selbst bei Zeiten dafür sorgen würden, dass das Ende bös war. »Ein zweites Mal wird er sich nicht mit einem Wilden aus der Affäre ziehen können«, sagten sie. Bis dahin aber gab es diesen ersten Wilden. Sie blieben überaus höflich. Und weil sie höflich blieben, kam Bernard sich vor wie ein Riese, gigantisch und zugleich high, federleicht, leichter als Luft. »Leichter als Luft«, erklärte Bernard und zeigte himmelwärts. Wie eine Himmelsperle schimmerte weit, weit über ihn der Fesselballon des Referats für Wetterfragen in der Sonne. »Besagten Wilden«, so lautete Bernards Auftrag, »mit allen Perspektiven des zivilisierten Lebens vertraut zu machen.« Bekannt gemacht wurde er vorerst mit der Vogelperspektive, und zwar von der Rampe des Charing T-Turms aus. Auf dem Rundgang betreuten sie der Stationsvorsteher und der Standortmeteorologe. Das Wort aber führte Bernard. In seinem Erfolgsrausch verwechselte er sich mindestens mit einem Weltbereichscontroller auf offiziellem Besuch. Leichter als Luft. Die Bombay Green Rocket fiel vom Himmel. Die Passagiere gingen von Bord. 8 identische dravidische Zwillinge in Khaki lugten aus den 8 Bullaugen der Kabine, die Stewards. 1250 Kilometer pro Stunde, erklärte der Stationsvorsteher stolz. Wie finden Sie das, Mr. Savage? John fand es sehr schön. Aber Ariel, gab er zu bedenken, zog rund um die Erde einen Gürtel in 4 mal 10 Minuten. Der Wilde, schrieb Bernard in seinem Bericht an Mustafa Mond, zeigt erstaunlich wenig Verwunderung über oder Ehrfurcht vor den Errungenschaften der Zivilisation. Das mag teils daran liegen, dass er von einigen bereits gehört hat, von der Beta Minus Linda, seiner M. Mustafa Mond hob die Brauen. Hält dieser Trottel mich etwa für so zimperlich, dass ich den Anblick des ausgeschriebenen Worts nicht ertrage? Teils daran, dass sein Hauptaugenmerk dem gilt, was er die Seele nennt und beharrlich als von der physischen Welt geschiedene Entität betrachtet, während doch, wie ich ihm zu erklären versuchte, der Controller übersprang die nächsten paar Sätze und war im Begriff, auf der Suche nach Einlassungen von größerem Interesse das Blatt zu wenden, als sein Auge an einer Reihe ganz ungewöhnlicher Formulierungen hängen blieb. »Allerdings muss ich gestehen«, las er, »dass ich dem Wilden recht gebe, wenn er die zivilisierte Infantilität als zu einfach oder mit seinen Worten als nicht teuer genug empfindet. Und wenn ich darf, würde ich Ihre Fortschaft bei dieser Gelegenheit gern darauf aufmerksam machen.« Mustafa Mohns Ärger schlug sogleich in Erheiterung um. Die Vorstellung, dass dieser Wicht ihn über die soziale Ordnung belehren zu können, glaubte, war wirklich zu absurd. Der Mann musste den Verstand verloren haben. »Ich sollte ihm eine Lektion erteilen«, sagte er sich, warf dann aber den Kopf in den Nacken und lachte schallend. Im Augenblick jedenfalls hatte das mit der Lektion offenbar noch Zeit. Es war ein kleines Produktionswerk, das Beleuchtungssets für Helikopter herstellte, ein Ableger der E-Anlagenkorb. Schon auf dem Dach, denn das Empfehlungszirkular des Controllers war mehr als nur ein Türöffner, wurden sie vom Chefingenieur und dem Humanelementmanager empfangen. Sie stiegen ins Werk hinab. Jeden Prozess, erklärte der Humanelementmanager, überlassen wir möglichst einer einzigen Bukanowski-Gruppe. Und in der Tat bedienten 83 fast nasenlose, schwarze, brachycephale Deltas die Kaltpressen. An den 56 Vierspindeldrehmaschinen hantierten 56 adlernasige, rothaarige Gammas. 107 hitzekonditionierte Epsilon-Senegalesen arbeiteten in der Gießerei. 33 langköpfige, aschblonde, weibliche Deltas mit schmalen Becken, allesamt mit einer Maximalabweichung von 20 Millimetern um die 1,69 Meter groß, schnitten Gewinde. In der Montagehalle setzten 2 Chargen Gamma-Plus-Zwerge die Dynamos zusammen. 2 niedrige Werktische standen links und rechts von dem im Kriechtempo vorruckenden Förderband mit den Einzelteilen. 47 blonden Köpfen hier standen 47 braune dort gegenüber. 47 Stups, 47 Höckernasen, 47 Unterbisse, 47 Überbissen. Die fertigen Geräte wurden von 18 identischen Mädchen mit kastanienbraunen Locken in Gammagrün inspiziert, von 34 kurzbeinigen, linkshändigen Delta-Minus-Männern in Kisten verpackt und von 63 blauäugigen, flachsblonden, sommersprossigen Epsilon-Semikretins auf die wartenden Laster gepackt. »Oh, schöne neue Welt!« Eine tückische Einflüsterung legte dem Wilden die Worte Mirandas in den Mund. »O schöne neue Welt, die solche Wesen trägt!« »Und ich kann Ihnen versichern«, beschloss der Humanelementmanager seinen Vortrag, als sie das Werk verließen, »dass wir mit unseren Kräften kaum je Scherereien haben. Im Gegenteil.« Doch der Wilde hatte sich hastig von seinen Begleitern entfernt, und kurz darauf hörten sie ihn hinter den Lorbeerbüschen heftig würgen, als wäre der feste Boden ein Helikopter im Luftloch. Der Wilde, schrieb Burnett, weigert sich Soma zu nehmen und scheint sehr bekümmert, dass die Beta minus Linda, seine M, sich auf Dauerurlaub befindet. Bemerkenswert ist, dass der Wilde seine M trotz ihrer Senilität und ihres extrem abstoßenden Äußeren häufig besucht und sehr an ihr zu hängen scheint. Interessantes Beispiel dafür, wie frühe Konditionierung natürliche Impulse modifizieren oder sogar überlagern kann. In diesem Fall den Widerwillen gegen einen unschönen Anblick. In Eton landeten sie auf dem Dach der Upper School. Am anderen Ende des Schoolyard funkelten die 52 Geschosse des Lupton's Tower in der Sonne. Zur Linken lag das College, rechts erhob sich der Traditionsbau der Kollektivsängerei aus Quarzglas und Stahlbeton. Im Zentrum des Quadrangles stand die altväterliche Chromstahlstatue unseres Ford. Der Rektor Dr. Gaffney und die Konrektorin Miss Keat empfingen sie am Heli. »Haben Sie hier viele Zwillinge?« fragte der Wilde besorgt gleich zu Beginn der Besichtigungstour. »Aber nein«, versicherte der Rektor, »Eton ist ausschließlich den Jungen und Mädchen der höheren Kasten vorbehalten. Eine Eizelle, ein Erwachsener. Das macht die Erziehung natürlich schwieriger. Da unsere Schüler jedoch dazu ausersehen sind, Verantwortung zu übernehmen und mit unvorhergesehenen Problemlagen fertig zu werden, lässt sich das eben nicht ändern.« Er seufzte. Burnett fühlte sich unterdessen sehr zu Miss Keat hingezogen. »Sollten Sie Montag, Mittwoch oder Freitag nicht anderweitige Verpflichtungen haben,« meinte er, wies mit dem Daumen über seine Schulter auf den Wilden zurück und fuhr fort. »Er ist wirklich kurios, wissen Sie, putzig.« Miss Keat lächelte, und Burnett fand ihr Lächeln sehr charmant, bedankte sich und nahm gern eine Einladung zu einer seiner Soireen an. Der Rektor öffnete eine Tür. 5 Minuten im Klassenzimmer der Alpha Doppelplus verwirrten John gründlich. »Was sind denn Grundlagen der Relativität?« fragte er Burnett im Flüsterton. Der versuchte zu erklären, ließ es dann aber lieber und schlug den Wechsel in eine andere Klasse vor. Hinter einer der Türen im Korridor, der zum Erdkundesaal der Beta Minus führte, tönte glockenhell eine Sopranstimme. 1, 2, 3, 4. Dann mit langmütigem Unwillen. Von vorn. Malthus-Drill, erklärte die Konrektorin. Vorwiegend sind unsere Schülerinnen natürlich Free Martins. Ich selbst auch. Sie schenkte Burnett ein Lächeln. Doch wir haben rund 800 Unsterilisierte, die regelmäßig gedrillt werden müssen. Im Beta-Minus-Erdkundesaal lernte John, dass ein Eingeborenenreservat ein Ort sei, der aufgrund ungünstiger klimatischer oder geografischer Verhältnisse, insbesondere des Mangels an natürlichen Ressourcen, des Aufwands der Zivilisierung nicht für wert befunden werde. Es folgte ein Klicken, der Raum verdunkelte sich, und plötzlich erschienen auf der Leinwand über dem Kopf des Lehrers die vor unserer lieben Frau in Akoma knienden Penitentes, exakt so klagend, wie John sie selbst hatte klagen hören, wenn sie vor dem gekreuzigten Jesus, vor dem Adlerpfahl des Pukong ihre Sünden büßten. Die Elite-Schüler aber schrien vor Lachen. Klagend erhoben sich die Penitentes, entblößten ihre Oberkörper und schlugen sich ein ums andere Mal mit einer Geißel. Das Gejohle übertönte jetzt sogar das per Lautsprecher verstärkte Stöhnen. »Aber warum lachen Sie denn?« fragte der Wilde betroffen. »Warum?« Der Rektor drehte ihm ein höhnisch grinsendes Gesicht zu. »Warum?« »Weil es so unglaublich komisch ist, natürlich.« Im cinematografischen Halblicht wagte Burnett ein Manöver, zu dem er sich in der Vergangenheit selbst bei absoluter Finsternis nicht erkühnt hätte. Gestärkt durch seine neue Wichtigkeit schob er der Konrektorin einen Arm um die Taille, die sich geschmeidig fügte. Gerade wollte er den einen oder anderen Kuss stehlen, einen zärtlichen Kniff riskieren, als klackernd die Jalousien hochflogen. »Wir müssen dann wohl weiter«, meinte Miss Keat und ging auf die Tür zu. »Und dies«, sagte der Rektor wenig später, »ist unser Hypnopädie-Kontrollraum.« Hunderte von Synthi-Musikboxen, eine für jeden Schlafsaal, füllten auf 3 Seiten des Raums die Regale. Über die 4. Wand verteilten sich die Fächer mit den Papier-Soundtrack-Rollen der diversen hypnopädischen Lektionen. Die Rolle wird hier eingelegt, schnitt Bernard mit seiner Erklärung Dr. Gaffney das Wort ab. Dann drückt man diesen Schalter hier. Nicht den, protestierte der Rektor ärgerlich. Dann eben diesen. Die Rolle spult ab. Die Seleniumzellen verwandeln Lichtimpulse in Schallwellen und los geht's, schloss Dr. Gaffney. »Lesen Ihre Schüler Shakespeare?« fragte der Wilde, als sie auf dem Weg zu den Biochemielabors an der Schulbibliothek vorbeikamen. »Auf keinen Fall«, empörte sich die Konrektorin errötend. »Unsere Bibliothek«, versicherte Dr. Gaffney, »enthält ausschließlich Nachschlagewerke. Wenn unsere jungen Schützlinge Zerstreuung brauchen, haben sie ja die Fühlfilme. Dass jemand sich ganz für sich beschäftigt, dulden wir hier nicht.« Fünf Busladungen singende bzw. eng umschlungene Jungen und Mädchen rollten auf der glasbetonierten Schnelltrasse an ihnen vorbei. »Rückkehrer vom Slow-Krematorium«, erklärte Dr. Gaffney, während Bernard sich flüsternd mit der Konrektorin für denselben Abend verabredete. »Die Todeskonditionierung beginnt schon mit 18 Monaten. Jeder Fratz verbringt wöchentlich 2 Vormittage im Hospiz. Dort hält man die besten Spielzeuge bereit, sie bekommen an Todestagen Schokoladenpudding. So lernen sie, den Tod als gegeben zu akzeptieren.« »Wie jeden anderen physiologischen Vorgang«, ergänzte die Konrektorin betont geschäftsmäßig. 8 Uhr im Savoy. Es war abgemacht. Auf dem Rückflug nach London legten sie am Stammhaus der Telecorp in Brantford einen Zwischenstopp ein. »Würdest du einen Augenblick hier warten, während ich rasch einen Anruf mache?«, fragte Bernard. Der Wilde wartete und beobachtete. Die Haupttagesschicht war soeben beendet. Scharen niedrigkastiger Werkskräfte standen vor der Magnetbahnstation an, 700 bis 800 Gammas, Deltas und Epsilons beiderlei Geschlechts, die sich kaum mehr als ein Dutzend Gesichter und Staturen teilten. Jedem von ihnen schob der Schalterbeamte zusammen mit der Fahrkarte ein kleines Pillendöschen aus Pappe hin. Der Tausendfüßler aus Männern und Frauen quälte sich vor. »Was ist in den«, er dachte an den Kaufmann von Venedig, »Kästchen«, fragte der Wilde, als Bernard sich wieder zu ihm gesellte. »Ihre Tagesration Soma«, antwortete dieser etwas undeutlich, weil er ein Stück von Benito Hoovers Kaugummi bearbeitete. »Sie bekommen sie bei Feierabend. 4 Halbgramm-Tabletten, am Samstag 6.« Er hakte sich kameradschaftlich bei John unter, als sie zum Helikopter zurückkehrten. Lenina kam singend in die Umkleide. »Du scheinst ja sehr mit dir zufrieden zu sein«, sagte Fanny. »Das bin ich«, bestätigte Lenina. »Sitt. Bernard hat vor einer halben Stunde angerufen. Sitt, sitt.« Sie stieg aus ihren Shorts. »Er ist verhindert. Sitt. Er hat mich gebeten, den Wilden heute Abend in einen Fühlfilm zu begleiten. Muss los.« Sie eilte ins Badezimmer. »Die Glückliche«, dachte Fanny bei sich, als sie ihr nachsah. Sie stellte es ohne jeden Neid fest. Die gutmütige Fanny benannte lediglich eine Tatsache. Lenina hatte wirklich Glück. Das Glück, gemeinsam mit Bernard an der immensen Popularität des Wilden teilzuhaben. Das Glück, sich als bescheidene Nebenfigur im Abglanz der so viel beachteten Sensation sonnen zu dürfen. Hatte nicht die Sekretärin des Fortlichen Vereins Junge Frauen sie jüngst erst gebeten, einen Vortrag über ihre Erfahrungen zu halten? War sie nicht zur Jahresgala des Aphroditeum-Clubs eingeladen worden? War sie nicht bereits in der Phyllorama-Show aufgetreten, zahllosen Millionen in aller Welt sichtbar, höher und fühlbar erschienen? Kaum weniger schmeichelhaft war die Aufmerksamkeit, die ihr herausragende Individuen widmeten. Der zweite persönliche Assistent des Weltbereichscontrollers hatte sie zum Abendessen und Frühstück eingeladen. Sie hatte ein Wochenende mit dem Ford-Oberrichter verbracht, ein weiteres mit dem Erzkollektivsänger von Canterbury. Der Chef des Industrie- und Ektosekretionstrusts rief andauernd an, und mit dem stellvertretenden Direktor der Europabank war sie in Deauville gewesen. »Es ist herrlich, keine Frage, aber irgendwie«, hatte sie Fanny gestanden, »komme ich mir hochstaplerisch vor. Weil natürlich alle gleich wissen wollen, wie das ist, sich einen Wilden zu nehmen. Und ich muss dann passen, weil ich es nicht weiß.« Sie schüttelte den Kopf. Die Männer glauben mir natürlich nicht, aber es stimmt. Ich wünschte, es wäre anders, fügte sie bekümmert hinzu und seufzte. Er sieht umwerfend gut aus, findest du nicht? Mag er dich denn nicht? Fragte Fanny. Manchmal denke ich schon, manchmal denke ich nein. Er meidet mich, wo er nur kann. Verlässt den Raum, wenn ich ihn betrete, berührt mich nicht, sieht mich nicht einmal an. Aber manchmal, wenn ich mich umdrehe, ertappe ich ihn dabei, dass er mich anstarrt. Und dann, na ja, du weißt doch, wie Männer gucken, wenn sie dich mögen. Ja, das wusste Fanny. Ich verstehe es einfach nicht, sagte Lenina. Sie verstand es nicht und sie war nicht nur verwirrt, sondern aufgewühlt. Denn weißt du, Fanny, ich mag ihn. Mochte ihn immer lieber. Nun, jetzt endlich bot sich eine günstige Gelegenheit, sagte sie sich, während sie sich nach ihrem Bad mit Duft beträufelte. Tupf, tupf, tupf, eine echte Chance. Ihr Übermut äußerte sich in einem geträllerten Liedchen. Drück mich bis zum Hai, mein Schatz, küss mich bis ins Koma, komm auf die Matratze, Schatz, Liebe ist wie Soma. Die Duftorgel setzte zu einem wunderbar belebenden Herbal-Capriccio an, auf plätschernde Arpeggios aus Thymian, Lavendel, Rosmarin, Basilikum, Myrte, Estragon, folgte eine kühne Scheinmodulation über die Gewürztonarten bis zu Ambra und dann langsam vagierend zurück über Sandelholz, Kampfer, Wacholder und Wiesenheu mit subtilen Dissonanzen, einem Hauch Nierenpudding, einer zarten Andeutung Schweinekot, bis zur elegischen Wiederaufnahme der schlichten Aromatik des Auftakts. Der letzte Thymian-Akkord verwehte, Applaus brandete auf, das Licht ging an. Die Synthi-Musikanlage spulte die Soundtrack-Rolle ab, sie bot ein Trio für Hyperviolene, Supercello und Oboen-Surrogat dar, deren Klänge nun die Luft in angenehm träge Schwingungen versetzten. 30, 40 Takte lang, dann hob vor diesem Instrumentalteppich eine mehr als nur menschliche Stimme zu trällern an, durchlief mühelos, mal kehlig, mal kopfig, mal gehaucht wie eine Flöte, mal mit sehnsuchtsvoller Harmonik aufgeladen, Rekordtiefen wie die Gaspar Fosters an der letzten Grenze musikalischer Klangerzeugung, bis hinauf zu jenem tremulierenden Fledermauston, weit über dem viergestrichenen C, wie ihn 1770 in der herzoglichen Oper zu Parma zum Erstaunen Mozarts, Lucrezia Ayugari als einzige unter allen Sopranistinnen der Geschichte einmal markdurchdringend traf. Tief in ihrer pneumatischen Nische versunken hatten Lenina und der Wilde geschnuppert und gelauscht. Nun kamen auch Augen und Haut zu ihrem Recht. Das Licht im Saal wurde gedimmt, flammende Buchstaben wuchsen aus dem Dunkel wie feste, selbsttragende Materie. 3 Wochen im Heli. All-Star-Singerei, Synthi-Dialog, stereoskopischer Farbfühlfilm mit Synchronduftorgel. »Sie müssen die Metallknäufe an Ihren Sessellehnen packen«, flüsterte Lenina, »sonst verpassen Sie die Fühleffekte.« Der Wilde tat, wie ihm geheißen. Die flammenden Buchstaben waren unterdessen verglimmt, es folgten 10 Sekunden totaler Finsternis, dann plötzlich erschienen strahlend und unvergleichlich viel körperhafter als solche aus Fleisch und Blut, weit wirklicher als in der Wirklichkeit, die stereoskopischen Figuren, ein innig umschlungenes Paar. Ein gigantischer Schwarzer und eine goldhaarige junge, brachycephale Beta Plus. Der Wilde schrak zusammen. Dieses Gefühl an seinen Lippen. Er hob die Hand an den Mund und der Reiz schwand. Sobald er jedoch die Hand auf den Metallknauf zurücksinken ließ, war er wieder da. Die Duftorgel verströmte unterdessen Moschus pur. Verhauchend gurrte eine Soundtrack-Supertaube. Oh! Während bei Vibrationen von nur 32 Schwingungen pro Sekunde ein mehr als nur afrikanisch tiefer Bass mit einem Ah! Antwortete. Oh, ah. Stereoskopische Lippen fanden einander und wieder prickelten im Alhambra die erogenen Hauptpartien der 6000 Zuschauer vor fast unerträglicher galvanischer Lust. Oh. Der Fühlfilm-Plot war denkbar schlicht. wenige Minuten nach den ersten O's und A's, diesem gesungenen Duett und einer Liebesszene auf dem berühmten Bärenfell, dessen jedes Haar, da hatte der stellvertretende Prädestinator vollkommen recht, einzeln deutlich zu spüren war, stürzte der Schwarze mit dem Heli ab und fiel auf den Kopf. Rums, wie stach das an der Stirn! Vielstimmiges Au und Autsch ertönte im Saal. Die Gehirnerschütterung machte die gesamte Konditionierung des Schwarzen zunichte. Er entwickelte ausschließliche und verzehrend leidenschaftliche Gefühle für die Beta-Blondine. Sie sträubte sich. Er ließ nicht locker. Es gab Gerangel, Verfolgungsszenen, den Anschlag auf einen Rivalen und schließlich eine atemberaubende Entführung. Die Beta-Blondine wurde in den Himmel entrissen und dort 3 Wochen lang einer unerhört unsozialen Zweisamkeit mit dem schwarzen Irren ausgesetzt. Schließlich aber konnten 3 blendend aussehende junge Alphas sie nach etlichen Abenteuern und viel Luftakrobatik retten. Der Schwarze wurde in ein Erwachsenen-Rekonditionierungscenter gesteckt und der Film endete gut und anständig mit der Beta-Blondine als Bettgefährtin ihrer 3 Retter. Zusammen boten sie als kurze Einlage ein synthetisches Quartett zu voller Superorchesterbegleitung und Orgelgardenienduft. Dann kam das Bärenfell noch einmal zu Ehren, und zum Fanfarenstoß der Saxophone erlosch der letzte stereoskopische Kuss im Dunkeln, erstarb der letzte elektrische Kitzel an den Lippen wie ein verendender Nachtfalter, der zuckt leiser und leiser, bis er schließlich ganz und gar reglos liegen bleibt. Doch für Lenina starb der Nachtfalter nicht ganz. Selbst als das Licht im Phyllorama bereits wieder angegangen war und sie sich langsam in der Menge auf die Fahrstühle zuschoben, huschte ein Nachbeben noch über ihre Lippen, liefen ihr noch zarte Schauer der Unruhe und Lust über die Haut. Ihre Wangen waren gerötet, ihre Augen taufeucht, ihr Atem beschleunigt. Sie ergriff den wehrlosen Arm des Wilden und presste ihn an ihren Körper. Blass, angespannt, voll Verlangen und von diesem Verlangen beschämt, blickte er kurz auf sie herab. Er war es nicht würdig, nicht. Ihre Blicke trafen sich. Was für Reichtümer die ihren versprachen. Ganze Schatzkammern an Reizen. Rasch sah er weg und entzog ihr den bedrängten Arm. Dunkel fürchtete er eben das an ihr zu verlieren, dessen er sich sonst weiterhin für nicht würdig erachten könnte. »Ich finde, so etwas sollten Sie sich nicht ansehen«, sagte er. Beeilte sich quasi die Schuld an jedem vergangenen oder künftigen Abfall von der Vollkommenheit von Lenina selbst auf die Umstände zu verlagern. »Was meinen Sie mit so etwas, John?« »So etwas wie diesen grässlichen Film.« »Grässlich?« Lenina war ehrlich verdattert. »Aber ich fand ihn herrlich.« »Er war schandbar«, empörte er sich. »Er war nichtswürdig.« Sie schüttelte den Kopf. »Ich verstehe Sie nicht. Warum war er nur so sonderbar? Warum legte er es darauf an, alles zu verderben?« Im Taxikopter würdigte er sie kaum eines Blickes. Durch Schwüre gebunden, die er nie geleistet hatte, Gesetzen gehorchend, die längst nicht mehr galten, saß er abgewandt und schweigend da. Hin und wieder durchlief ein Schauder seinen gesamten Körper, als zupfte ein Finger eine zum Zerreißen gespannte Seite. Der Taxikopter landete auf Leninas Apartmenthausdach. »Endlich«, dachte sie triumphierend, als sie ausstieg, »endlich, obwohl er so sonderbar gewesen war.« Unter einem Lichtmast warf sie verstohlen einen Blick in ihren Taschenspiegel. »Endlich!« »Tatsächlich!« Ihre Nase glänzte ein wenig. Sie stäubte etwas losen Puder von ihrer Quaste. Es bliebe gerade noch genug Zeit, während er das Taxi bezahlte. Sie betupfte die glänzende Stelle und dachte, er sieht umwerfend gut aus. Er hat gar keinen Grund, sich wie Burner zu genieren. Nur jeder andere hätte es längst getan. Nun, heute ist es endlich soweit. Das kleine Stück Gesicht im runden Spiegel lächelte sie an. »Gute Nacht«, sagte hinter ihr eine erstickte Stimme. Lenina wirbelte herum. Mit stierem Blick stand er in der Luke des Taxikopters, hatte sie offenbar beim Nasepudern die ganze Zeit angestarrt und gewartet. Aber worauf? oder gezögert, versucht sich zu entscheiden, überlegt und überlegt. Aber was für verquere Überlegungen er angestellt haben mochte, überstieg ihr Vorstellungsvermögen. »Gute Nacht, Lenina«, sagte er noch einmal und rang sich ein gequältes Lächeln ab. »Aber John, ich dachte, Sie würden... nicht?« Er schloss die Luke und beugte sich vor, um dem Piloten das Flugziel zu nennen. Der Taxikopter schoss senkrecht in die Luft. Durch den Glasboden sah der wilde Leninas nach oben gewandtes, im bläulichen Schein der Lichtmasten fahles Gesicht. Ihr Mund stand offen, sie rief etwas. Der perspektivisch verkürzte Körper sank unter ihm weg, das kleiner werdende Quadrat des Dachs stürzte ins Dunkel. 5 Minuten später war er wieder auf seinem Zimmer. Aus seinem Versteck holte er seinen mäusezerfressenen Band hervor, schlug andächtig stockfleckige, zerknitterte Seiten um und begann, Othello zu lesen. Othello, entsann er sich, war wie der Held von 3 Wochen im Heli, ein schwarzer Mann. Lenina trocknete ihre Tränen und überquerte das Dach zum Fahrstuhl. Auf dem Weg hinab in den 27. Stock holte sie ihr Soma-Röhrchen hervor. 1 Gramm, beschloss sie, würde heute nicht reichen. Heute Abend handelte es sich um einen mehr als nur 1 Gramm Kummer. Wenn sie aber 2 nahm, riskierte sie am Morgen nicht rechtzeitig aufzuwachen. Sie entschied sich für den Mittelweg und schüttelte sich 3 Halbgramm-Tabletten in die hohle Hand.